So sieht die monatliche Fuhre aus, strebt Oggi aus dem Supermarkt nach Haus. Die Arme werden lang und länger. Es ist ein Stöhnen und Geschnauf. Jetzt tritt er auch zu allem Überfluss noch auf was Weiches drauf. Oggis Gewicht drückt einem Frosch die Augen raus. Na, sehr lebendig sieht er aber nicht mehr aus. Was hat das grüne Ding für ein hübsches Innenleben? Ja, es empfiehlt sich jedem Frosch, dem man begegnet, einen Kuss zu geben. Nur ihre Zeichensprache macht dem Kater Kummer. Sie scheint ein freundliches Hab Dank zu winken, will sich nicht revanchieren, will den Kater linken. Der hat doch mindestens bei ihr einen Wunsch frei. Na dann mal los hier, Hokus Pokus, 1, 2, 3. Kater hat nicht hingehört, weiß nicht, dass nach einer kurzen Frist die Rückverwandlung seines flotten Autos in einen Einkaufswagen fällig ist. Man kennt das doch vom Aschenputtel, wo die Kutsche mitsamt aller Pracht wieder zum Kürbis wurde um Schlag Mitternacht. Tja, da guckste, was? Bist neidisch, Herr Gevatter? So ist es. Und vor allem fragt Old Jack sich, Mann, wo hat er den plötzlich her, den schicken Kleinlastwagen? Oggi erzählt es ihm. Er muss ihn gar nicht danach fragen. So einfach ist das. Man muss anscheinend nach dem Glück nur greifen. Jackie fängt sofort an, nach einem Frosch zu suchen und zu pfeifen. Und siehe da, schon quakt es hinter Bobbys Taxushecke, wo gerade ein Froschmeeting stattfindet zu dem Zwecke der Neuverteilung aller Tümpel in der Nachbarschaft. Old Jack stürzt sich mit Vehemenz dazwischen und er rafft mit flinken Händen nach 2 Fröschen, 3 und 4, um sie mit wilden Küssen zu traktieren. Doch unter ihnen scheint kein Prinz zu sein, noch weniger eine Zauberfee. Nein, Jackie hat kein Schwein. Geduld führt hier wie oft im Leben doch zum Ziel, wiegt auch die zauberhafte Zauberfee ein bisschen viel. Fee Lulu hat ihr Diplom in Florida gemacht. Drum zaubert sie ihm einen Amischlitten. Jackie lacht und freut sich schon auf Oggis dämliches Gesicht. Ja. Es steht vor Mirador mit zugeknöpfter Miene, nebst ihrer Motorrolle eine üppige Blondine. Ein Lächeln huscht über ihr Antlitz, als der Kater pfeift, der rasch nochmal zwecks Striegeln seiner Tolle nach dem Kamme greift. Der schnieke Hechtsprung aus der Karre Jack misslang. Wie schmerzhaft es im Grunde war, sieht man an seinem Gang. Ein blaues Auge findet meistens statt, wenn Bobby Schätzchen zugeschlagen hat. Wie wohltuend ist dann ein Becher Eiswürfel, schön kühl und lindernd. Daraufhin stürzt Jack sich ins Gewühl. Auch vor so vielen Leuten scheint mit ihren Reizen die üppige Blondine durchaus nicht zu geizen. Sie springt und hottet hin und her, dann sieht sie Jack plötzlich nicht mehr. Dann muss er in Gefahr sie wähnen, festsitzen zwischen Bobbys Zähnen. Dann nimmt sich Bob den Kater vor. Du liebe Zeit, es hagelt Schläge und zum Schluss tritt er ihn auch noch breit. Psst. Ende, Apple Buster. Deine Uhr ist abgelaufen. Willst du in Zukunft Auto fahren, musst du dir eines kaufen. Nur momentan geht gar nichts, weil du, es ist wie verhext, mit deiner üppigen Blondine in einem Kürbis steckst. Nach Hause strebend, auf den Lippen wie so oft ein Lied, im Licht des Scheinwerfers Oggi den Kürbis liegen sieht. Hilfreich wie immer hat er Jack mit seiner Disco-Braut in seinem lila Lieferauto rasch verstaut. Ja, fragt sich, was mit dem angebrochenen Abend machen. Man kann ja hier nicht ewig auf der Straße stehen und lachen. Ja, funktioniert denn das auch andersrum? Wird aus der Fee wieder ein Frosch, wenn man sie küsst? Zu dumm. Tja, um das Ende der Geschichte kann man Jack nun wirklich nicht beneiden. Der Kater wusste schon warum. Er konnte Frösche niemals leiden. Ist ihr Hobby. Wenn Oggi mal schlecht Luft kriegt, übernachtet seine Nase wie das Gebiss bei anderen Leuten in einem Wasserglase. Sein Schnarchen klingt dann anders, nicht wie üblich. Die Kakerlaken haben Wind davon gekriegt und sehen, dass die Nase griffbereit im Glase liegt. Klack, schnappt die Mausefalle zu. Aus ist es mit nächtlicher Ruhe. Der nach unten späht, sieht, er nimmt Kurs auf das Kopiergerät. Der Sturz verharrt und hat ihn platt gemacht, so platt im Grunde wie ein Blatt Papier. Ja, das ist was für die, die Dreierbande lacht. Was spricht dagegen, denkt Joey, wenn ich das Katertier kopiere? Gesagt, getan und siehe da, es funktioniert. Als nächstes aber er mit Marki registriert, in dem Papier mit Oggi drauf ist Leben drin. Eindimensional zwar nur, doch immerhin. Jet hat es so an sich, dass er Jet schnell jettet. In diesem Fall hat er den Wurm im Apfelbaum vor dem Verzehr gerettet. Doch sollte sein Ende wohl nur aufgeschoben, nicht aufgehoben sein. Er fliegt mit Oggi geradewegs in einen Entenschwarm hinein. Nur noch der Todesmut gesprungen verhindert jetzt sein Ende. Der Jet gerät ins Trudeln, dann gelingt ihm eine elegante Wende. Die Kakerlaken wollen eben eine Runde Billard spielen. Da klingelt es und draußen steht der Nachbarhund. Er hat etwas gebastelt. Ja, aus ganz, ganz vielen Schnipseln hat Oggi er zusammengeklebt. Missmutig ist er, aber sonst gesund. Der Bobby muss natürlich auch, genauso wie die Kakerlaken, lachen. Doch eigentlich war er gekommen zum Geschäfte machen. Als die Dreie das verstehen, bedienen sie ihn prompt und sorgen dafür, dass der Dicke ganz schnell nach Hause kommt. An eine Wand gepinnt mit einem Hühnerbein als Knebel, sieht er die Nacht vergehen. Frühmorgens gab es Nebel. Doch als die Sonne ihn begrüßt mit hellem Schein, gelingt es Oggi ganz erschöpft, sich endlich zu befreien. Weil Rache, Durst und Hass auf seine Feinde in ihm wüten, gelang's ihm während einer schlaflosen Nacht, was Tolles auszubrüten. Der schöne Plan in Rauch und Flammen aufgegangen. Mit dem, was übrig blieb, ist kaum noch etwas anzufangen. Da guckste! So wie vor langer Zeit der Vogel Phönix aus der Asche, ist Oggi auferstanden. Alt zum Kopiergerät, denn eine rasche Veränderung zum Alten hin scheint ihm geboten. Und so bedient er flugs den Apparat mit angekohlten Pfoten. Rückwärts läuft nun die Prozedur, die gestern stattgefunden. Der Schlitz ist eng. Es wird nicht abgehen ohne ein paar Schrunden. Kopiert sind sie. Verkleinern jetzt bis zur Unkenntlichkeit wird Oggi sie. Das Mikroskop steht zur Kontrolle schon bereit. Na wunderbar, die können wir doch glatt vergessen. Zumal da schon drei Milben kommen, den Flohdreck aufzufressen. Schrill tönt die Hupe aus des Katers Domizil. Was ist hier los? Eine Razzia der Guardia Civil? Ach was, der Herr Gevatter feuert nur die Spiele an seines Vereins, auch wenn kein Aas ihn hören kann. Es spielen die von ihm vergötterten Alligatoren gegen die Meuchelmörder, eingeflogen heute früh von den Azoren. Oggi, noch nie ein Fußballfan, lässt all das ziemlich kalt. Ja, bist du denn des Wahnsinns? Du stehst vor der Glotze, weg da, oder es knallt! Oggi sinniert. Er muss, weil er in letzter Zeit so viel vergisst, scharf überlegen, wo denn nun die Dose für seinen Stecker ist. Gezieltes Fliegen, Klatschen, Schlagen üben unverdrossen die zwei. Der Kater tutet? Da hat wohl eben einer ein Tor geschossen. Joey, vom Fußball ebenso besessen wie Old Jack, ist von der Leistung seiner Meuchelmörder hin und weg. An seinem Schal sollt ihr den echten Hooligan erkennen. Jack wusste immer schon, dass ihn von den Insekten Welten trennen. Der Angstschweiß Jacks ist offensichtlich nicht geheuchelt. Denn jetzt tritt der das Leder, der am besten meuchelt. Pferdeschwanz Raul, gefürchtet in der ganzen Oberliga. Vormals der Stern des Baltikums, beheimatet in Riga. Wie immer fliegt der Ball haarscharf vorbei am Pfosten. Das wird den Sponsor wieder ein paar Extrataler kosten. Pfeifen habt es gerade nötig, mich zu prügeln. Wartet's nur ab, ich werde euren Übermut schon zügeln. Auf die Gardinenpredigt Joeys folgt die Überraschung. Ach nee, schau. Vereinskleidung, wirklich totschick der Marke Eigenbau. Die Dinge sollen wir anziehen? Ganz genau. Da hilft kein Lachen und schon gar kein Protestieren. Der nimmt die beiden Komiker schon hart ran beim Trainieren. Hat sich das Kakerlaken-Schlafzimmer auch als zu klein erwiesen, so leicht lässt sich ein echter Coach die Arbeit nicht vermiesen. Ein Pfiff von Joey reicht, denn schon folgt ihm ins Grüne mit Begeisterung das ganze Team. Nun hört man weitere diverse Pfiffe, man sieht den Ball behende hin und wieder fliegen, doch vor dem Kennenlernen etwaiger Kniffe müssten die vorab doch mehr Freiraum kriegen. Ernüchterung macht sich schnell breit, daraus wird rasch Ratlosigkeit. Dem Kater will und will es nicht gelingen, den Rasenmäher zum Stillstand zu bringen. Dazu die wilden Lenkmanöver von Joey. Das kann nur furchtbar in die Hose gehen. Ach, herrje! Der dicke Bobby in Mitleidenschaft gezogen, war solchen Späßen eigentlich noch nie gewogen. Dadurch, dass Oggi ihm die rote Karte zeigt, ist hier mit Nachsicht nicht zu rechnen. Er hat es wieder mal total vergeigt. Wie der so da liegt. Wenn man den Mut nur dazu hätte. Es mangelt ja den Dreien immer noch an einer passenden Spielstätte. Betäubung ist das halbe Leben. Das Praktische daran, nach so einem gezielten Schlag man nicht mehr viel wahrnehmen kann. So geht's auch Jack. Bewusstseinsmäßig zwar im Niemandsland und dennoch, wie wir sehen können, sehr gespürt.